Kapitel 03. Die beiden Haupt-Haedi-Gruppen von Israel Shakak und Norton Metzvinsky. Eine kurze Berücksichtigung des historischen Hintergrunds sollte eine Grundlage für das Verständnis der Unterschiede zwischen den beiden Haupt-Haedi-Gruppen darstellen, den Aschkenasien und den Oriental, der früher Sephardi genannt wurde. Während des größten Teils ihrer Geschichte lebten Juden in verschiedenen Ländern verstreut. Es überrascht nicht, dass getrennte jüdische Gemeinden entstanden sind und aus jüdischen Bewohnern eines einzelnen Landes, einer Gruppe von Ländern oder manchmal aus verschiedenen Teilen eines einzelnen Landes bestanden. Bis etwa 1050 in Christus existierte eine bestimmte Gemeinde als jüdisches Zentrum, das von anderen Gemeinden als Autorität zur Diktierung von Regeln und Anweisungen anerkannt wurde, die Juden auf der ganzen Welt verbinden. Das letzte solche Zentrum war die jüdische Gemeinde Irak. Nach dem Zusammenbruch des letzten Zentrums in El-Rak vertieften sich die Unterschiede zwischen jüdischen Gemeinden erheblich. Zum Beispiel verschiedene Gemeinschaften, obwohl einige der alten Gebete, die allen Juden gemeinsam sind, neue Gebete zusammengestellt haben, die nur in ihren eigenen Diensten verwendet wurden. Sogar das Gesang von Gebeten in verschiedenen Gemeinschaften veränderte sich und variierte damit. Religiöse Verhaltensregeln in fast allen denkbaren Lebensgebieten, an denen fromme Juden festhielten, änderten sich in gewissem Maße ebenfalls und unterschied sich von einer Gemeinschaft in eine andere. Die aschkenasische Gemeinde, die in Nordfrankreich und Westdeutschland zwischen dem 10. und dem 12. Jahrhundert auftrat, wurde innovativer und begann, mehr von zuvor etablierten Mustern abzuweichen als jede andere Gemeinschaft mit den möglichen Ausnahmen von kleinen Gemeinden in abgelegenen Ländern wie Georgien. Die aschkenasischen Abweichungen wurden eingebettet und bestehen bleiben. Bis heute weigern sich die meisten frommen aschkenasischen Juden, Fleisch oder Lebensmittel zu essen, die Fleisch enthalten, die unter Aufsicht von Nicht-Aschkenazi-Rabbinern zubereitet werden. Fromme Mitglieder anderer jüdischer Gemeinschaften sind mit der diätetischen Aufsicht von Rabbinern zufrieden, die nicht ihrer Gemeinde angehören. So wird ein frommer Sephardi-Jude, der einen frommen aschkenasischen Juden besucht, Essen isst, das von letzterem zubereitet wird, aber ein frommer aschkenasischer Jude, der einen Sephardi-Juden besucht, lehnt es ab, Lebensmittel zu essen, die Fleisch oder oft Lebensmittel enthalten. Aschkenazi-Exklusivität zeigt sich in vielen anderen Aspekten ihres religiösen Verhaltens. Sephardi-Juden hingegen entwickelten sich bereits im 12. Jahrhundert eine eigene Exklusivität, basierend auf der Überlegung, dass sie in gewisser Weise für andere Juden überlegen waren. Die spanischen und portugiesischen Juden, ein Teil des Sephardi-Judentums, entwickelten besonders einen Stolz auf die angebliche Reinheit des Abstiegs. In Hebräisch bedeutet Sephardi Spanisch. Die meisten weigerten sich nicht nur zu heiraten, sondern verachteten auch oft, zusammen mit aschkenasischen Juden zu sein. Moses Maimonides, der bis 1204 lebte und sowohl ein Rabbiner als auch der größte mittelalterliche jüdische Philosoph war, moralisierte in einem an seinen Sohn gerichteten Testament: Schützen Sie Ihre Seele, indem Sie nicht in Bücher suchen, die von Aschkenazi-Rabbiner komponiert wurden, die nur an den gesegneten Lord glauben, wenn Sie mit Essig und Knoblauch gewürztes Rindfleisch essen. Sie glauben, dass der Dampf des Essigs und der Rauch von Knoblauch in Ihre Nasenlöcher aufsteigen und Sie so verstehen lassen, dass der gesegnete Herr Ihnen in der Nähe ist. Sie, mein Sohn, sollte nur in der angenehmen Gesellschaft unserer Sephardi-Brüder bleiben, die die Männer von Andalusien genannt werden oder in Südspanien, dann von den Muslimen regiert werden, weil nur sie Gehirne haben und klug sind. Ähnliche Aussagen, in denen Mitglieder einer jüdischen Gemeinde ihre Überlegenheit gegenüber anderen Juden ausdrücken, sind in der jüdischen Literatur im Überfluss vorhanden und sind häufig. Noch erst in den 1960er Jahren würde ältere Sephardi-Rabbiner und andere jüdische Männer in Jerusalem bei der Unterzeichnung ihrer Namen die hebräischen Initialen hinzufügen, was reines Spanisch bedeutet. Aschkenasien-Exklusivität, als sie sich über Jahrhunderte entwickelte und vertiefte, wurde jedoch immer mehr allen Kompasse und extrem als die Exklusivität von Sephardi. Die sich entwickelnde Exklusivität hatte geografische, soziale und politische Zwecke. Vor der Bildung der aschkenasischen Gemeinde lebten fast alle Juden im mediterranen Becken oder in Ländern wie dem Irak, das durch Handelsrouten mit dem Becken verbunden war. Im 10. Jahrhundert standen die meisten mediterranen Länder entweder unter muslimischer oder byzantinischer Herrschaft. Die Kommunikation zwischen dieser Region und dem aufstrebenden feudalen Europa lag hauptsächlich aufgrund der Sprachbarrieren, Griechisch und Arabisch, auf der eine Seite gesprochen, waren in westlichen christlichen Gebieten weitgehend unbekannt, während Latein im Orient weitgehend unbekannt war. Juden, die fast immer die Sprache der Menschen sprachen, unter denen sie lebten, stießen auf das gleiche Kommunikationshindernis wie andere Menschen. Die aschkenasische Gemeinde hat daher ihren eigenen Lebensstil ohne Kenntnis oder Führung der älteren jüdischen Gemeinden eingerahmt. Der aschkenasische jüdische Lebensstil entwickelte sich im Kontext des aufstrebenden Feudalismus in Europa, der sich in vielen wichtigen Respekten in anderen Regimen in anderen Gebieten in dieser Zeit unterschieden. Bei der Ausbreitung nach Osten in die aufstrebenden Staaten in Mittel- und Osteuropa verfestigte die aschkenasische Gemeinde ihren Zusammenhalt und ihre Identität. Diese haben bisher angehalten, aber in ausgeprägteren Formen eher unter religiösen als in säkularen aschkenasischen Juden. Der 1492 aus Spanien und 1498 aus Portugal ausgeschlossen, ließen sich Sephardi nicht nur ein, sondern verwandelten auch andere jüdische Gemeinden. In diesen Gemeinden neigten die neuen Sephardi-Einwanderer dazu, eine Exklusivität aufrechtzuerhalten und sich von anderen Juden fernzuhalten. Nachdem sie aus der relativ entwickelten Gesellschaft des Spaniens der Renaissance gekommen waren und sich in weniger entwickelten Ländern niedergelassen hatten, wurden sie bald die reichsten, am besten ausgebildeten und am politisch verbundensten Juden in mediterranen Ländern. Die Sephardi-Juden, die sich in Saloniki, jetzt in Griechenland, aber dann Teil des Osmanischen Reiches, niederließen, erhielten Privilegien vom osmanischen Sultan, weil sie das beste Tuch herstellten und Textilien für die Uniformen zur Verfügung stellten, die von Mitgliedern von Eliteeinheiten der osmanischen Armee getragen wurden. Die Saloniki-Sephardi-Juden hielten dieses Monopol 130 Jahre lang und verloren es nur, wenn modernere Textilien aus England und den Niederlanden importiert wurden. Meist spanische Juden und italienische Juden in geringerem Maße haben die meisten kreativen Arbeiten in allen Bereichen der mittelalterlichen jüdischen Kultur tatsächlich geleistet. Vor allem wegen ihres Vermögens und ihrer Bildung verhängten Sephardi-Juden ihre Bräuche, ihre Sprache und ihren Namen den jüdischen Gemeinden in allen Ländern, in die sie ausgewandert sind, ihre Bräuche. Eine gute Illustration dafür ereignete sich in jüdischen Gemeinden auf dem Balkan und in der heutigen Türkei. Die Juden in diesen Gemeinden nannten sich Romaniole, stammen aus dem populären Namen des byzantinischen Reiches Rumänien. Sie sprachen Griechisch bis etwa 1550 zu diesem Zeitpunkt, beeinflusst von den Auswirkungen der Sephardi-Einwanderung, sich Sephardi nannten und Ladino, eine alte Form des Spanisch, zu sprechen. Tatsache ist, dass keine anderen Sephardi-Gemeinschaften außer denen existierten, die aus den Einwanderern aus der Iberischen Halbinsel, ihren Nachkommen oder denen, die sich in Sephardi-Gemeinschaften aufgenommen haben, bestanden. Europäische Reisende und einige aschkenasische Juden haben sich als Sephardi fälschlicherweise auf alle Nicht-Aschkenazi-Juden bezogen und immer noch auf alle Nicht-Aschkenazi-Juden bezeichnet. Dies liegt daran, dass die echten Sephardi-Juden eine dauerhafte Hegemonie über andere jüdische Gemeinden etablierten. Viele andere als Sephardi, Nicht-Aschkenazi-Mitglieder jüdischer Gemeinden haben sich nicht nur als Juden, sondern auch als Iraker, Marokkaner, Italiener oder einer anderen Nationalität korrekt definiert. Bis zum Ende des 17. Jahrhunderts bildeten aschkenasische Juden eine kleine Minderheit des Weltjuden. Ihr kultureller Fortschritt blieb weit hinter anderen jüdischen Gemeinden, insbesondere auf Sephardi und Italienisch. Seit dem 18. Jahrhundert nahmen die Bevölkerungsgruppen der mediterranen Länder, insbesondere im Osmanischen Reich, wirtschaftlich und demografisch stetig zurück. Dieser Trend wirkte sich stark auf die jüdischen Gemeinschaften dieser Länder aus. Zwischen 1700 und 1850 gingen die jüdischen Bevölkerungsgruppen in diesen Ländern stark zurück und wurden zunehmend verarmt. Der bescheidene Anstieg der jüdischen Bevölkerung zwischen 1850 und 1914 hat den Rückgang nicht ein signifikanter Ausmaß ausgleichen. Ab dem Beginn des 18. Jahrhunderts wirkten sich die politischen und technologischen Fortschritte in Europa auf die aschkenasische Gemeinschaft aus. Ab Mitte des 18. Jahrhunderts begann die aschkenasische Bevölkerung schnell zu zunehmen, um 1800 waren die aschkenasischen Juden die Mehrheit der Weltjuden geworden, dieser Anstieg und der Mehrheitsprozentsatz beschleunigten im 19. Jahrhundert. Juden, die im europäischen Teil des Russischen Reiches leben, fast alle Aschkenazi, verbreiteten zwischen 1795 und 1914 siebenfach. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hatten die aschkenasischen Juden die relativ kleine, nicht aschkenaziale Minderheit in jeder wichtigen Respekt übertroffen, einschließlich talmudischer Studien. Die gegenwärtige Aufteilung zwischen religiösen aschkenasischen Juden und nicht aschkenazischen Juden beruht auf der Tatsache, dass in den letzten zwei Jahrhunderten im Gegensatz zu dem, was zuvor der Fall war, fast alle Rabbiner der Unterscheidung Aschkenazi waren. In Nicht-Aschkenazi-Gemeinden in dieser Zeit die Qualität des talmudischen Studiums. Bis 1948 waren Zionismus und die Auswanderung von Juden nach Palästina überwiegend aschkenasische Erfindungen. Die meisten religiösen Juden betrachteten den Zionismus als gegen das Judentum. Daher konnten nur Juden aus ihrer religiösen Vergangenheit Zionisten werden. Trotzdem wanderten nur wenige aschkenasische Juden wegen zionistischer Verurteilungen nach Palästina ein. Die große Mehrheit derjenigen, die eingewandert waren, tat dies nur, weil ihr Leben in ihren eigenen Herkunftsländern so schwierig war. Die große Mehrheit der Juden in Israel im Jahr 1948 waren diejenigen, die nach dem Anstieg des Antisemitismus in Europa nach 1932 und insbesondere nach Heide in Deutschland nach Palästina eingewandert waren. Die Zahl der Nicht-Aschkenazi-Juden in Israel zum Zeitpunkt der Schaffung des Staates war relativ gering. Für die meisten Juden in Nicht-Aschkenazi-Gemeinden war der religiöse Einfluss, insbesondere die messianische Belastung, in den 1950er und frühen 1960er Jahren immer noch stark. Der Lebensstandard in Israel in den 1950er Jahren, obwohl sie unter denen in ganz Europa waren, waren den meisten des arabischen Nahen Ostens überlegen. Die israelische Regierung könnte daher leicht Juden aus vielen Ländern davon überzeugen, Marokko, Jemen und Bulgarien, nach Israel zu wechseln. Die israelische Regierung veranlasste die jüdische Einwanderung aus dem Irak, indem er die Irak-Regierung bestochen hatte, um die meisten irakischen Juden ihrer Staatsbürgerschaft zu entfernen und ihr Eigentum zu beschlagnahmen. Im Gegensatz dazu wanderten nur wenige Juden aus den fortgeschritteneren Ländern des östlichen Mittelmeers wie Griechenland oder Ägypten nach Israel ein. Die Mehrheit der israelischen jüdischen Bevölkerung verlagerte sich in die Nicht-Aschkenazi. In der Zeit von 1949 bis 1965 lehnte die aschkenasischen Juden in Israel eine Minderheit ab, die bei etwa 0% der Bevölkerung Israels stabilisierte. Die erhebliche Einwanderung von Juden aus der ehemaligen Sowjetunion erhöhte die aschkenasische Bevölkerung auf etwa 55%. Aufgrund ihrer Stämme aus fortgeschritteneren Ländern war der Großteil der aschkenasischen Juden relativ modern in der Aussichten und weltlich. Die nicht-aschkenazischen Juden, die zunehmend als Orientalen anstelle von Sephardis bezeichnet wurden, blieben überwiegend religiös. Bei ihrer Ankunft in Israel wurden viele orientalische Juden und ihre Kinder durch eine kulturelle Sozialisierung der Veteranen aschkenasischen Bewohner durchgesetzt und von Mitgliedern der zionistischen Labour Party, der damals an der Macht ist, befürwortet. Diese Sozialisierung umfasste eine beträchtliche Menge an Zwangmodernisierung und Versuche, die Jungen zu säkularisieren. Die Ergebnisse dieses Zwangs wurden während der meisten der ersten zwei Jahrzehnte der Existenz Israels gemischt. Die Mehrheit der orientalischen Juden blieb Traditionalisten, was bedeutet, dass diese Menschen die anspruchsvolleren Gebote des Judentums ignorierten, wie das Verbot von Sabbatreisen, aber anderen Geboten, insbesondere denjenigen, die sich mit der Anwesenheit der Synagoge befassten. Noch wichtiger war, dass sie den Glauben an die magischen Kräfte von Rabbinern und heiligen Männern behielten. Bis heute wagen nur wenige orientalische Politiker einen Rabbiner in der Öffentlichkeit zu kritisieren, selbst wenn der Rabbiner sie stark widerspricht oder sie verflucht. Aschkenasien-Juden aller politischen Ansichten kritisieren Rabbiner frei. Die meisten aschkenasischen Politiker verachten jegliche Kotowing für Rabbiner. Fast alle orientalischen Politiker, einschließlich der Schwarzen Panther der frühen 1970er Jahre und den Mitgliedern winziger orientalischer Friedensbewegungen, verbeugen sich häufig vor den Händen von Rabbinern in der Öffentlichkeit. Die aschkenasische religiöse Minderheit, insbesondere ihr Haredi-Segment, hat sich der Säkularisierung orientalischer Juden widersetzt. Es ist ihnen in gewissem Maße gelungen, insbesondere in der Überzeugung einer Minderheit, die strikte Einhaltung der Gebote des Judentums beizubehalten. Sie haben separate religiöse Schulen und Yeshivo für die Orientalen eingerichtet und in streng kontrollierten Zahlen einige der qualifiziertesten orientalischen Jugendlichen ihrer eigenen Schulen und Yeshivas zugegeben. Nach dem Lauf der Zeit tauchte in Israel eine orientalische Haredi-Elite-Gruppe von Rabbinern und talmudischen Gelehrten auf. Fast ausnahmslos schulte Ashkenazi Haredi-Rabbiner Mitglieder dieser Elite-Gruppe aus. Zu Beginn der 90er Jahre brachte die Konfrontation zwischen der unbebauten Haredi-Version von Ashkenazi-Exklusivität und orientalischem Traditionalismus, der zuvor potenziell explosiv war, aus. Die ashkenazische Haredi-Bewegung bestand darauf, dass die Situation, die in Mittel- und Osteuropa um 1860 existierte, vollständig einfrieren. Jiddisch war die Sprache des mündlichen Unterrichts im Haredi Yeshivo, Hebräisch war dem Schreiben vorbehalten. Die orientalischen Traditionalisten waren auch gezwungen, die aschkenasische Art des Gebets zu übernehmen, die sich in zahlreichen Arten von ihrer früheren Methode unterschieden. Verehrte Rabbiner, der die Autorität befehligte und fast keine Opposition begegnete, verhängte diese radikalen Veränderungen. Im Gegensatz dazu lösten die verschiedenen Versuche der Arbeiterbewegung, den Orientalen in den 1950er Jahren die Modernisierung von Einschränkungen aufzuerlegen, wütende Opposition unter den orientalischen Massen aus, die oft Politiker kritisierten, aber Rabbiner kaum jemals kritisierten. Den orientalischen Studenten in Ashkenazi Haredi Yeshivo wurde nach jahrelanger fügsamer Einreichung in die Forderungen und nach der Ordinierung als Rabbiner den Status nicht dem ihrer Kommilitonen und Rabbiner gewährt. Sie haben weiterhin akzeptiert und scheinen noch heute mit ihrer minderwertigen Behandlung zufrieden zu sein. Eine hervorragende Illustration dafür ist die Ungleichheit in der Mischehe mit ihren aschkenasischen Kollegen. Alle jüdischen Gemeinden teilen die altehrwürdige Brauch, dass der Leiter der Yeshiva alle Ehen von Yeshiva-Studenten arrangiert. Er wählt sorgfältig die Töchter reicher und frommer Juden als Frauen für Studenten aus. Die besseren Schüler sind mit den Töchtern der reichsten Eltern abgestimmt. Der Leiter der Yeshiva passt auch mit Söhnen der reichsten Eltern mit Töchtern von Rabbinern. Widerstand war und ist immer noch als eine schwere Sünde übernommen. Diese Praxis wurde so eingerichtet, dass Yeshiva-Studenten, die keine marktfähigen Fähigkeiten hatten und ihre Familien unterstützt wurden. Die Schüler konnten ihre heiligen Studien fortsetzen, und die gesamte unterstützende Familie würde dann angeblich in das Paradies eintreten können. In jüngerer Zeit finden Yeshiva-Köpfe, die keine wohlhabenden, potenziellen Schwiegerväter für Studenten finden, potenzielle Frauen, die zuvor in qualifizierten Berufen geschult sind, die für Haredi-Frauen geeignet sind, und sind bereit, Ehemänner zu unterstützen, die mit heiligen Studien tätig sind. Eine solche Unterstützung wird angeblich die Frauen ins Paradies bringen. Durch Matchmaker kontrollieren Yeshiva-Köpfe am häufigsten den Lebensunterhalt und damit das Leben von Yeshiva-Studenten und ihren Familien. Ashkenazi Haredi-Juden haben Ehen nie offiziell mit frommen Juden aus anderen Gemeinden verboten. Solche Ehen waren jedoch oft und sind es immer noch und sind es. Aus diesem Grund nahmen die Köpfe von Ashkenazi Haredi Yeshivo die nachstehend nachhallenden, nach wie vor verfolgten orientalischen Studenten an, die jedoch in ihren Studien jedoch mit körperlich behinderten aschkenasischen Bräuten oder solchen aus armen Familien ausgezeichnet wurden. Es überrascht nicht, dass sich eine ungeschriebene Regel entwickelte, bei der sich orientalische Studenten, wie auch auszeichneten, auch nicht in Yeshivo mit niedrigerem Rang zu verantwortungsbewussten Unterrichtspositionen ernannt werden, die ausschließlich von orientalischen Studenten teilnahmen. Diese Unterrichtsjobs waren aschkenasischen Rabbinern reserviert, wobei die zugrunde liegende Annahme war, dass orientalische Juden noch nicht ausreichend waren, um verantwortungsbewusste religiöse Positionen zu vertreten. Als Rabbi Schach, einer der führenden Haredi-Führer, diese Annahme kurz vor den Wahlen von 1992 ausdrücklich wiederholte, wurde er von vielen aschkenasischen weltlichen Juden als rassistisch angewiesen. Weder orientalische Rabbiner noch orientalische politische Aktivisten sprachen ein Wort öffentlicher Kritik aus. Keine orientalische Initiative war für die Schaffung der politischen Partei der Haredi, Chas, verantwortlich. Rabbi Schach bildete vor den Wahlen von 1988 Schas, weil er in seiner Rivalität mit anderen prominenten Ashkenazi-Haredi-Rabbiner-Knesset-Mitglieder haben musste, die nur ihm unterworfen wären. Er befahl daher diesen Rabbinern, die seine Studenten waren und ihm die persönliche Treue beibehielten, zwei neue, getrennte, Haredi-politische Parteien zu bilden, Degil HaTorah, Banner des Gesetzes, wäre rein Ashkenazi, Schas, ein Akronym für Sephardi-Liste für die Tradition, wäre rein orientalisch. Nach der Gründung beider Parteien betrachteten die Parteiführer Rabbiner Schach öffentlich als ihre höchste spirituelle Autorität und geschworen, ihm bedingungslos zu gehorchen. Um Schas auch für Non-Haredi-Orientalen attraktiv zu machen, handelte Schach einen Nicht-Haredi-Oriental-Rabbiner, auf den er sich verlassen konnte aus dem Avedia Yosef, dem ehemaligen Rabbiner von Israel, um als Namanalö-Parteikopf zu fungieren. Schach behielt natürlich die Autorität. Für Schach war Josef P.H.'s größte Tugend, dass Josef die NRP so heftig hasste wie Schach selbst, nachdem er aufgrund der Weigerung des NRP, die Wiederwahl als Chefrabbiner zu gewinnen, aufgrund der Weigerung des NRP, in seinem Namen Einfluss zu haben, zu beeinflussen. Wie in Israel bekannt ist, kann der Hass zwischen säkularen Juden nicht Intensität mit dem gegenseitigen Hass zwischen verschiedenen Gruppen religiöser übereinstimmen Juden, insbesondere in den Streitigkeiten zwischen Rabbinern, die diese verschiedenen Gruppen repräsentieren. Schach hatte guten Grund zu erwarten, dass Josef wegen seines Wunsches, sich gegen NRP-Rabbiner zu revanchieren, ihm treu bleiben und mit seiner untergeordneten Rolle zufrieden sein würde. Für eine Weile funktionierte alles, wie Schach geplant hatte. Die beiden von Schach kontrollierten Parteien erhielten bei den Wahlen von 1988 8 Knesset-Sitze insgesamt, Degil HaTorah hatte 2 Sitze, Schas, 6 Sitze. Die Haredi-Partei Agudat Israel, gegen die Schach seine Parteien gründete, erhielt nur 5 Sitze. Degil HaTorah und Schas bevorzugten eine Likud-Regierung und unterstützten nach den Wahlen von 1988 Yitzhak Shamir als Premierminister. Ihre Unterstützung könnte entscheidend gewesen sein. Nach 1990 hätte Shamir ohne ihre Unterstützung keine Knesset-Mehrheit gehabt. Die sich selbst beliebigen Versuche des Labour-Party-Führers Shimon Peres, diese Situation umzukehren, scheiterten. Peres verbrachte Monate damit, den Unterricht von Talmud zu besuchen, das von Rabbi Josef in seinem Haus gegeben wurde. Peres versuchte erfolglos, von Rabbi Schach empfangen zu werden, Schach erhielt viele kleine säkulare Politiker, aber nicht Peres. Peres machte wiederholte öffentliche Äußerungen darüber, wie tief er das Judentum im Allgemeinen und die Haredi-Rabbiner im Besonderen respektierte. Alles, was er versuchte, war vergeblich. Schach und sein Rivale Haredi-Rabbiner beugten sich nicht in ihrer Unterstützung für Shamir. Yitzhak Rabins Sieg über Peres für die Führungsposition in den Vorwahlen der Labour Party vor den Wahlen von 1992 war größtenteils auf die Ranglebende von Labour mit den Versuchen von Peres zurückzuführen, sich mit Haredi-Juden zu integrieren und ihre Unterstützung zu gewinnen. Trotz dieser Erfahrung wiederholte Peres die gleichen Versuche, die zu den Wahlen von 1996 zu den gleichen Ergebnissen führten. Die Haredi-Parteien hatten nach 1988 die politische Macht, insbesondere in der Zeit 1988 bis 90. Peres, immer noch nach 1988 in der Regierung, unterstützte ihre Forderungen, Shamir, während Premierminister, mit Unterstützung noch entschlossener war. Der politische Erfolg von Haredi kann am besten an den Geldbeträgen gemessen werden, die die beiden Haredi-Parteien durch sogenannte Spezialgeld-Instipendien aus dem Staat erhalten konnten und nicht den steuerlichen Kontrollen des Staates unterliegen. Diese besonderen Geldzuschüsse wurden durch eine freiwillige Vereinigung erzielt, die unter der wirklichen Kontrolle eines Haredi-Knesset-Mitglieds oder seiner Freunde unterliegt. Das Finanzministerium gewährte Zuschüsse aus dem Staatshaushalt zu solchen Verbänden, meistens aufgrund von dünnen Zweckaussagen und ohne Kontrolle über Ausgaben. Die resultierende Korruption war enorm und erreichte eine Skala, die in der gesamten Geschichte des Staates Israel beispiellos war und schließlich den Rückzug solcher besonderen Geldzuschüsse verursachte. Die umfangreiche Korruption, die an der Erlangung dieses besonderen Geldes verbunden ist, bedeutete nicht unbedingt, dass das Geld selbst illegal verwendet wurde. Schas gab das meiste Geld aus, um ein Netzwerk von Institutionen einzurichten, um einen dauerhaften Einfluss auszuüben und Kohorten von Militanten zu schulen, die es der Partei in Zukunft ermöglichen könnten, ihre Kontrolle über ihre Öffentlichkeit zu maximieren. Dieses Netzwerk bestand aus einer Kette von Bildungseinrichtungen, die die traditionelle jüdische Bildung für Jungen mit nur heiligen und nicht säkularen Fächern wiederbeleben sollen. Schas ignorierte die Ausbildung von Mädchen weitgehend. Erwachsene Männer im Alter zwischen 40 und 50 Jahren wurden ermutigt, ihre Berufe zu verlassen oder ihre Geschäfte aufzugeben, um sich für Institutionen einzuschreiben und heilige Probanden mit garantierter Vergütung zu studieren. Die Vergütung, die Gehälter für das Studium, waren zugegebenermaßen niedrig, aber zahlreiche Personen betrachteten das Leben des Studiums, das ihrer anhaltenden Vorsorge vorzuziehen war, um unteren Arbeiten zu leisten oder verfallende Unternehmen aufrechtzuerhalten. Die Rekruten haben mehr als nur Talmud studiert. Sie mussten politische Arbeit für Schas erledigen. Diese Rekruten bildeten bald Schas politischen Kader, der unter fast allen denkbaren Umständen in Wahlkreisen in Wahlkreise in Wahlkreise umgewandelt wurde und bleibt. Informierte israelische politische Kommentatoren haben die öffentlichen und politischen Auswirkungen solcher politischen Aktivitäten in Haredi anerkannt. In seinem Artikel vom 26. Juni 1992 in Al-Hamis Maragraf erklärte Professor Gideon Doran, Rabins Hauptberater für Strategie während der Wahlen von 1992, nach dem Rabins Sieg, warum die Labour Party von der Einstufung von Stimmen in Schas-dominierten Vierteln verzichtete, untersagte, dies ist eine Partei, die ihre Öffentlichkeit während der Wahl und in anderen Fällen unter kontinuierlichem Einfluss hält. Schas Methode besteht darin, die Wahlergebnisse in Quellen der Geldeinnahmen umzuwandeln und das Geld auszugeben, das in den 4 Jahren zwischen einer Wahl und einer anderen gewonnen wurde. Die Methode ist erfolgreich. Zwar verwenden sie auch magische Zaubersprüche, Amulette und Glühbirne, die ihre Öffentlichkeit stark beeinflussen, aber ihre Rolle ist zweitrangig. Laut Doran ist der beste Weg, um den Wahlkreis Schas zu appellieren, dies durch die Dagamen-Elite, deren Rolle sowieso darin besteht, den Wahlkreis unter Kontrolle zu halten. Doran wies darauf hin, dass Schas Anhänger mit Ausnahme der zuvor erwähnten Elite im Wesentlichen das gleiche sind wie das orientalische traditionelle Segment der Likud-Anhänger. Durch den Erwerb der politischen Macht erlangten Schas Führer, insbesondere Rabbiner Josef, Selbstbewusstsein und begannen, eine Emanzipation aus der Anleitung von Ashkenazi Haredi Rabbiner zu suchen. In jedem von Schas dominierten Viertel wurde Rabbi Josef statt Rabbi Schach als der größte Rabbiner der Welt anerkannt. Nach einigen Jahren ständiger Verehrung durch die Massen glaubte Rabbi Josef mit ziemlicher Sicherheit zu der Annahme, dass er Rabbi Schach nicht mehr untergeordnet musste. Die Trennung zwischen Schas und Rabbiner Schach kam nach den Wahlen von 1992 und wurde durch eine Trivialität ausgelöst. Die Spaltung in Wirklichkeit war über die rivalierenden Behauptungen von Schach und Josef, als der spirituelle Kopf von Schas angesehen zu werden. Als Rabin seine Koalition bildete, näherte er sich den Anforderungen von Schas und akzeptierte. Vor der Unterzeichnung einer Vereinbarung bat Schas Rabbi Schach um die Genehmigung. Schach lehnte ab, weil Shulamit Aloni, wie in einem anderen Kapitel erörtert wurde, zum Bildungsminister ernannt werden sollte. Schachs Zeitung, Yair Nehman, hat redaktionalisiert, dass diese Ernennung schlechter war als die Ermordung von 1 Million Kindern während des Holocaust. Die hier verwendete Begründung war, dass die Nazis die Kinder getötet haben, ihre Seelen jedoch nicht daran hinderten, ins Paradies zu gehen, während die Ernennung von Aloni jüdische Seelen korrumpieren und sie dem Paradies berauben konnte. Rabbi Josef und die Schas-Partei beschlossen jedoch, die Seelen jüdischer Kinder zu riskieren, und schloss sich Rabins Regierung an. Rabbi Schach und seine Anhänger reagierten auf wütende Weise negativ, die danach bestand. Die Konfrontation zwischen den beiden Haredi-Bewegungen wurde im magischen Bereich über den Wettbewerb der spirituellen Autorität geführt. In Übereinstimmung mit allgemein gehaltenen und magischen Haredi-Überzeugungen könnte die Sünde der Schas-Führer, Rabbiner Schachs Willen zu widersetzen, durch ein paar Flüche bestraft werden, die entweder zu den Todesfällen oder Krankheiten dieser Führer und/oder ihrer Familienmitglieder führen. Das Ergebnis würde angeblich das himmlische Gleichgewicht wiederherstellen. Um dieses magische Ergebnis weiter zu fördern, greifen Rabbi Schachs Anhänger in ähnlichen Situationen ein, das zuvor in ähnlichen Situationen eingesetzt wurde. Sie veröffentlichten gefälschte Ankündigungen von Todesfällen, Krankenhausaufenthalten und/oder Verkehrsunfällen von Schaßführern und benachrichtigten die Familien dann entsprechend telefonisch oder schickten Krankenwagen in ihre Häuser. Wie oben erwähnt, ist der interne Zähnehass zwischen religiösen Juden und insbesondere zwischen Haredi-Rabbinern oft virulent. Die Existenz eines solchen Hasses hat ständig zu einer Uneinigkeit in Reihen geführt, die die politische Macht der Haredi einschränkt. Die Methoden der internationalen Bekämpfung wurden in der Haredi-Kultur so gewöhnlich eingesetzt, dass die Auswirkungen für Rabbiner-Schachs leider stark eingeschränkt sind. Im Bereich der Magie hat Schas außerdem die große Autorität und den renommierten Wunderarbeiter Rabbi Kaduri, der ankündigte, dass er alle Schas-Führer schützen würde, indem er kabbalistische Zauber wirkt. Rabbi Kaduri behauptete auch, dass Gott ihm offenbarte, dass Belästigung durch andere Haredi-Juden die Schas-Führer für die größte jüdische Tugend, die Heiligung des Namens des Herrn durch Märtyrer, qualifizieren würde. Im Wettbewerb der spirituellen Autoritäten kam es zu einer Debatte darüber, ob Rabbiner Josephs Spiritualität ausreichend groß war, um seine Herausforderung an Schachs rabbinische Autorität zu bestätigen, insbesondere angesichts der früheren Treue von Josef zu Schach. Nach der Debatte beschlossen alle Schachs Rabbiner, Rabbi Josef zu befolgen. Schachs Rabbiner und Anhänger begannen dann Rabbiner Josef als der größte Rabbiner seiner Generation, sogar größer als jeder Aschkenasien-Rabbiner. Diese Auszeichnung war zuvor an Rabbi Schach verliehen worden. Schas hatte seine Unabhängigkeit gewonnen. Die aschkenasischen Haredi-Juden konnten somit nicht besiegen, aber alle Verbindungen zu Schas trennen. Kein aschkenasischer Rabbiner distanzierte sich von Schachs Äußerungen, einige fügten noch mehr Gift hinzu. Der Anführer der größten hassidischen Sekte, die Gur Hasidis, wiederholten seine zuvor ausdrückliche Ansicht, dass Israel den Yom Kippur-Krieg, von Oktober 1973, verloren hat, weil eine Frau, Golda Meir, Premierminister war. Er implizierte, dass Israel wegen Shulamit Aloni seinen nächsten Krieg verlieren würde. Aschkenazi-Rabbiner und ihre Anhänger benutzten Waffen, die mehr verletzend sind als ihre Flüche und Äußerungen. Sie entweihten Schas Synagogen, normalerweise kurz vor Beginn des Sabbats, und erschweren es schwierig, zeitlich zu reinigen, ohne den Sabbat zu entweihen. Viele Schas-Führer, die in aschkenasischen Institutionen ausgebildet worden waren und die weiterhin in aschkenasischen Synagogen beteten, wurden während der Rezitierung von Gebeten belästigt oder geschlagen. Ein Schas-Führer, Rabbi Pinhasel, wurde während einer Sabbat-Gebetssitzung in einer aschkenasischen Synagoge in der Haredi-Stadt Bnei Brak geschlagen und geschlagen. Einige Kinder von Schas-Führern wurden schrecklich missbraucht. Der damalige Innenminister, Yitzhak Deri, musste seine Söhne aus einer aschkenasischen Yeshiva entfernen, nachdem sie öffentlich gedemütigt worden waren. Deri wurde wiederholt belästigt, oft beim Versuch, Synagogen, von Schachs Anhängern und von religiösen Siedlern zu beten. Schachs Anhänger kämpften zurück. Bei mehreren Gelegenheiten verprügelten sie diejenigen, die Deri belästigt hatten, sie entweihten auch aschkenasische Synagogen bei Vergeltungsmaßnahmen. Schas Vergeltungsmaßnahmen dienten letztendlich der Sache ihres Gegners, indem sie den Konflikt eskalierten. Die Trennung und Konflikt in Haredi veranschaulichen die religiöse Transformation orientalischer Juden. Seit über zwei Jahrzehnten wurden viele säkulare orientalische Gruppen gegründet, sie alle konnten die Unterstützung der Bevölkerungsgruppen, die sie behaupteten, zu erlangen, und dadurch brach schändlich zusammen. Ihr Versagen kann auf ihre hartnäckige Weigerung zurückgeführt werden, zu erkennen, dass sich die orientalischen jüdischen Gemeinschaften in erster Linie in religiösen Begriffen definieren. Die Haredi-Schas-Partei wird in absehbarer Zeit wahrscheinlich die einzige orientalische politische Partei in Israel bleiben. Diese spezielle Fallstudie kann dazu beitragen, die Art der religiösen Transformation einer nicht vollständig modernisierten Bevölkerung zu veranschaulichen.